dich auf, setz dich zu mir. Ich fordere dich auf, leih dein Ohr mir. Leg ab die Krone, lass sein uns freundlich. Sei nicht so ängstlich, sag, was bewegt dich, traust du dich nicht? Ich fordere dich auf, küss mich und dann fordere ich dich auf, küss mich ganz lang. Und wenn dein Blick mir sagt, woran ich denke grad, fordere ich dich auf, lass doch verlieben uns. Ich fordere dich auf. Mich ganz lang. Und wenn dein Blick mir sagt, woran ich denke grad, fordere ich dich auf, lass doch verlieben uns. Ich fordere dich auf.